Also ich wünsche mir einfach, dass jemand eben das gerne hat, wenn ich da bin. Und das nicht einfach nur so erträgt, sondern wenn jemand sich eben nach meiner Anwesenheit sehnt und es auf Gegenseitigkeit beruht. Dass jemand eben das gerne hat, wenn ich da bin und es nicht einfach nur so erträgt, sondern wenn jemand sich eben nach meiner Anwesenheit sehnt und es auf Gegenseitigkeit beruht. Song I haven't wrote, a song of love, a song of hope, a song that guides me down the hill. Follow.